das Lied von Theresienstadt. Wir sind hier 40.000 Juden. Es waren viel mehr an diesem Ort. Und die wir nicht nach Polen verluden, die trugen wir in Särgen fort. Und in den Höfen der Kasernen, da stehen wir abends sehnsuchtsbang und blicken zu den ewigen Sternen hinauf und fühlen erst den Zwang. Die Freiheit wohnt im Sternenraume und nicht in den Kasernenblocks. Und nachts, da flüstern wir im Traume, wie lange noch, wie lange noch. O merk dir's, Bruder, Kamerad, das Liedchen von Theresienstadt. Wir kämpfen um das nackte Leben, und jeder Tag bringt neue Not. Den Stolz, den darf es hier nicht geben. Man bettelt um ein Stückchen Brot. Früher hätte man das nicht machen dürfen, die Suppe holen im Blechgeschirr und ohne Löffel gierig schlürfen. Hier heißt es, friss oder krepier. Und demaskiert zeigt sich das Elend im Antlitz jeder Kreatur, verfehlend, quälend, manchmal stehlend. Denn hier regiert die Ich-Natur. O merk dir's, Bruder Kamerad, das Liedchen von Theresienstadt. Und wo wir wohnen, ist's nicht helle, nur Hoffnung leuchtet uns voran. Hier hatten Pferde ihre Stelle, dort schlafen heute 60 Mann. Die Wangen eingefallen und mager, von Sehnsucht wird man hier nicht fett. So liegt man nachts auf seinem Lager und träumt vom Bett im Kavalett. Der Schmerz, den tapfer man verbissen bei Tag, wenn grell die Sonne scheint, der hat uns oft das Herz zerrissen in Nächten, wo man einsam weint. O merk dir's, Bruder Kamerad, das Liedchen von Theresienstadt. Die Stadt der Kinder und der Greise, die einen unsere Hoffnung keim, die anderen, die entschlafen leise und kehren zu den Vätern heim. Es holt der Tod, der schwarze Ritter, ein Kind, es ist ihm einerlei. Dann geht durch alle anderen Mütter ein lang gedehnter Schmerzensschrei. Die Männer, die sonst nichts bedauern, die noch so abgehärtet sind, sie fühlen im Herzen ein Erschauern, ein Schrei der Mutter nach dem Kind. O merk dir's, Bruder Kamerad, das Liedchen von Theresienstadt. So leben wir im Musterghetto hausend, ein Schicksal hält uns alle fest. Wir Juden hier, die 40.000, sind von Millionen noch der Rest. Wir haben Kummer, haben Sorgen und viele Schmerzen haben wir noch. Wir leben hier von heute auf morgen, aber wir leben schließlich doch. Man konnte hier uns vieles rauben, das Schicksal hat uns hergeführt, doch eins behielten wir, den Glauben, dass es noch einmal anders wird. Du merkst hier, Bruder Kamerad, das Liedchen von Theresienstadt. Und wird es einmal anders werden? Sind Mühsal und Beschwerden aus? Wird wieder Frieden sein auf Erden? Dann singe ich mein Lied zu Haus. Doch willst das Schicksal anders haben? Erlebe ich die Freiheit nicht? Und werde ich auch hier begraben? Wird weiterleben mein Gedicht? Und wenn die Jahre dann verrinnen für euch voll sorgenlosen Glücks, könnt ihr euch einmal dann besinnen und denkt an jene Zeit zurück? Dann sing, o Bruder Kamerad, das Liedchen von Theresienstadt.